Kapitel 10. Der Corona-Test. Das kranke Geschäftsmodell wird offenbar. An einem Nachmittag Mitte Juni 2020 sitzt René Benko in einem Frankfurter Büro und klickt sich durch eine Präsentation der Signa-Gruppe. Die Videokonferenz, mit der der Gastgeber die Autoren dieses Buches von den Stärken seines Unternehmens überzeugen will, gerät zur Werbeshow. Gleich das erste Schaubild zeigt mehr als ein Dutzend seiner besten Immobilien. Den geplanten Elbtower in Hamburg, das KDW in Berlin oder das Chrysler Building in New York. Es folgen Erfolgszahlen. 25 Milliarden Euro Bilanzsumme in der Gruppe, mehr als 1 Milliarde Euro Gewinn im Jahr, 40% Eigenkapitalquote. All das errichtet in wenigen Jahren. Benko will zur zweiten Säule seines Konglomerats überleiten, seinem Handelsgeschäft und damit auch zur Galeria Karstadt Kaufhof, das im April unter den staatlichen Rettungsschirm schlüpfen musste. Gerade als er anheben will, übertönt ihn eine heulende Sirene. Der Feuermelder geht an, ein Fehlalarm, wie sich bald herausstellt, und doch ein Signal, das passender nicht sein könnte. Die Pleite Leid der Warenhauskette, die fast für die Hälfte von Benkos Handelsumsätzen stand, wird teuer. Der Shutdown hat das Unternehmen tief in die roten Zahlen gestürzt. Und auch das restliche Retail-Geschäft ringt mit großen Umsatzverlusten. Signa muss hunderte Millionen Euro nachschießen, während gleichzeitig die Immobilien mit krisenbedingten Mietausfällen kämpfen. Es ist eine Erschütterung von ungeahnter Dimension. Noch vor wenigen Monaten vermittelte das Reich Benkos den Eindruck granitgleicher Stabilität. Doch nun lautet die Frage: Kann Benko, ein Kind des Booms, den Absturz seiner Signa-Gruppe verhindern? Mit Corona sei die Messe gehalten gewesen, sagt ein Investor heute. Es wurde immer schwieriger für Benko, externes Geld einzusammeln. Zwar kommen die Geldgeber in dieser Phase häufiger bei Signa zu Lagebesprechungen zusammen, doch die meisten von ihnen sind, wie der Fressnapf-Gründer Thorsten Töller oder der Logistikkönig Klaus-Michael Kühne, selbst mit Krisenmanagement in ihren Unternehmen beschäftigt. Ein Investor schreibt in einem persönlichen Protokoll: Statt in die Betreuung des Signa Investments zu investieren, mussten andere Themen Vorrang haben. Durch die Pandemie werden die Schwachstellen der Signa öffentlich sichtbar. Zwar erscheint auf Benkos Charts alles fein säuberlich separiert, doch so leicht sind die Einheiten im Signa-Reich nicht voneinander zu trennen. Das darbende Handelsgeschäft wirkt sich direkt auf das Immobilienbusiness aus, weil die Holding hohe Zuschüsse ins notleidende Geschäft pumpen muss. Gleichzeitig fallen Mieteinnahmen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags weg. Dem guten A-Plus-Kreditrating der Immobiliengruppe hat das den unschönen Zusatz Watch eingebrockt. Was noch vor Monaten glänzte wie lauter goldene Gelegenheiten, ist nunmehr Schrott. Wie ein Unternehmenskenner drastisch Benkos Strategie beschreibt, im Handel vor allem bei Sanierungsfällen zuzuschlagen. Sportcheck, das Otto noch mit einer Mitgift entließ, ist schon bei der Übernahme ein Problemfall. Genauso wie die ehemaligen Thomas Cook Reisebüros in Deutschland. In Österreich schreibt die Möbelhauskette Kika Leiner rote Zahlen. Und Signa Sports United mit zahlreichen Webshops wächst rasant, wirft unter dem Strich aber keine Gewinne ab. Selbst das Luxussegment, an dem Signa durch einen Anteil an der KDW-Gruppe partizipiert, ist alles andere als eine Perle. Stattdessen müssen, lange unbemerkt von der Öffentlichkeit, der Bund, die Länder, Hamburg, Bayern und Berlin für einen Kredit in Höhe von 90 Millionen Euro bürgen. Vor allem aber hat es ein vertrauliches Gutachten der Wirtschaftsprüfer von PwC in sich, das vor Erteilung der Bürgschaft in Auftrag gegeben wird, und die Hinfälligkeit von Benkos Luxusstrategie auch in Covid-freien Zeiten offenbart. Die Warnungen der Wirtschaftsprüfer lesen sich im Nachgang wie die Vorboten des Zusammenbruchs der Signa. Die Bilanzexperten sprechen von einer noch vertretbaren Bürgschaftsübernahme und kritisieren die vom Unternehmen gewählte Planungsprämisse als sehr optimistisch. Sie weisen eindringlich darauf hin, dass die KDW GmbH im Hinblick auf die Jahresfehlbeträge der letzten Jahre den Nachweis eines profitablen Geschäftsmodells bisher schuldig geblieben ist. Die bilanzielle Überschuldung der KDW GmbH belief sich zum Stichtag 30. September 2019 auf 105,7 Millionen Euro. Das Luxusgeschäft, das Benko auch gegenüber seinen Investoren immer als großartig verkauft hatte, glitzert falsch wie Katzengold. Noch schlimmer ist die Situation bei Galeria Karstadt Kaufhof. Seit dem 1. April 2020 befindet sich die Warenhauskette in einem Schutzschirmverfahren, einer milden Form der Insolvenz. Es geht um 28.000 Arbeitsplätze. Die Zeitungen sind voll von Geschichten über Galeria. Benko missfällt diese Form der medialen Präsenz. Er, der sich als Retter der Innenstadt feiern ließ, steht nun zumindest auf den ersten Blick schlecht da. Die Warenhäuser, oft gleich mehrere in einer Stadt, haben ihm zu politischem Einfluss verholfen. Das sei ein großer Trigger gewesen. Welcher Bürgermeister, welcher Ministerpräsident entzieht sich einem Termin mit einem der größten Arbeitgeber in der Stadt? Fragt ein langjähriger Benko-Begleiter rhetorisch. Diese Logik habe auch für die lokalen Sparkassen gegolten. Doch selbst die Pleite ändert daran wenig. Im Gegenteil. Benko kann die Häuser nun als Druckmittel nutzen, um der Signa Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung zu besorgen. Schon lange engagiert Benko Lobbyisten als Schnittstelle in die Politik.